Nun hören Sie einen Kommentar der Zeitung Rodong Shinmun vom 19. Juli mit dem Titel »Wir werden das Verhalten der USA verfolgen«. Der Kommentar hat gekürzt folgenden Wortlaut. Vor kurzem brachte der Oberforscher des Cato-Instituts der USA, Bando, auf der Internet-Homepage der amerikanischen Zeitschrift National Interest einen Beitrag und behauptete darin, dass Nordkorea die USA mit Kernwaffen angreifen wolle. Es habe bereits die Fähigkeit dazu. Wenn in Südkorea keine US-Truppen seien und die USA Nordkorea nicht bedrohen würden, würde Nordkorea das nicht tun. Der Grund für die Stationierung der US-Truppen in Südkorea sei bereits vor Jahrzehnten verschwunden. Wenn sich die USA nicht wie ein Nachtfalter selbst verbrennen möchten, sollten sie ihre Truppen aus Südkorea abziehen, so unterstrich der amerikanische Forscher. Damit hat er auf der Basis von der objektiven Realität relativ kühl analysiert und beurteilt, warum sich die TVIAK Atomwaffen angeeignet hat und mit denen die USA militärisch unter Druck setzt, sowie was der Weg zur Rettung des amerikanischen Schicksals vor dem Untergang ist. Falls die USA weiterhin in Südkorea ihre Truppen stationiert halten und gegen die TVIAK die Hetze zum nuklearen Krieg betreiben, so wird die Republik für den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ihre Atomangriffsfähigkeit gegen das amerikanische Territorium kontinuierlich verstärken. Wenn sich die amerikanischen Politiker wirklich ihre nationale Sicherheit wünschen, sollen sie schnellst ihre Nordkorea-Politik ändern. In erster Linie sollen sie ihren Willen dazu zeigen, indem sie sich für den Abzug ihrer Truppen entscheiden. Die TVIAK wird das Verhalten der USA verfolgen. Das war Kommentar der Zeitung Rodong Shinmun.